Kundgabe 7633. Empfangen am 26.06.1960. Not und Hilfe der Seelen im Jenseits. Euch wird alles geboten, was euch dienlich ist zum Ausreifen der Seelen. Denn ihr weilet nur zu dem Zweck auf dieser Erde, dass die Seele ausreifet, dass sie sich vergeistigt, dass sie fähig wird, in das Lichtreich einzugehen, wenn sie abscheidet von dieser Erde. Und es ist euch die Erdenlebenszeit zugebilligt worden für dieses Ausreifen. Oder auch, es ist die letzte Zeit eurer Verkörperung auf der Erde, da eure Seele als Mensch noch die Möglichkeit hat, jeglicher Außenform ledig zu werden und als freier Geist eingehen zu können in die Ewigkeit. Denn sie kann auch ihren Leib verlassen und doch noch gefesselt sein. Sie kann ihre geistige Freiheit noch nicht zurückerlangt haben, wenn sie das Erdenleben nicht recht ausgewertet hat. Aber dann ist ihr auch die Möglichkeit genommen, aus eigener Kraft jemals frei zu werden im jenseitigen Reich. Denn diese Kraft besitzt sie nicht mehr, weil sie die Lebenskraft bei dem Tode des Leibes verliert und geistige Kraft sie nicht hinübernehmen konnte, weil sie versäumte, sich solche auf Erden zu erwerben. Und dann ist eine solche Seele übel dran, denn sie ist angewiesen auf die Hilfe der Lichtwesen oder auf liebende Fürbitte, doch in einer Weise, dass ihr Wille dabei frei bleibt und dieser sich selten anders richtet, als es auf Erden der Fall war. Dass die Lichtwesen Ablehnung erfahren, wie auch auf Erden jeder Mensch Ablehnung erfuhr, der die Seele in günstiger Weise belehren wollte. Und dann bleibt der Seele nur noch die Fürbitte. Und glücklich kann sie sich preisen, wenn ihr gute Gedanken ins geistige Reich nachfolgen, wenn sich ihrer liebende Mitmenschen annehmen und bei Gott für solche armen Seelen Fürbitte einlegen. Denn diese werden die Kraft der Liebe erfahren, die ihr durch jenes Gebet zugeht, und die Kraft der Liebe vermag oft, das Denken der Seele zu wandeln. Die Kraft der Liebe vermag ihr, ein kleines Licht zu schenken, das ihr den weiten Weg im jenseitigen Reich erleuchtet. Aber übel sind die Seelen dran, die sich wenig Liebe auf Erden erworben haben, denen wenige gute Gedanken nachfolgen und die noch zu unreif sind, um selbst ihr Denken zu ordnen und sich Hilfe zu erbitten. Die Seelen dürfen in keiner Weise gezwungen werden zur Änderung ihres Willens. Sie können nur beeinflusst werden und müssen sich nun freiwillig diesem Einfluss hingeben. Dann kann ihr Zustand langsam eine Besserung erfahren und sie zeigen sich dann auch den Bemühungen der Lichtwesen aufgeschlossener und nehmen deren Belehrungen an. Darum kann es oft ewige Zeiten dauern, bis eine Seele aus ihrer Nacht erwacht, bis sie nach Licht verlangt und dem Licht zustrebt, wenn es ihr zeitweise aufleuchtet. Denn Gott lässet keine Seele ewig in ihrer Not, doch er lässt ihr immer die Freiheit des Willens. Ansonsten es wahrlich keine unerlöste Seele mehr geben würde auf Erden und auch im jenseitigen Reich. Denn es muss die Seele Erlösung gefunden haben durch Jesus Christus. Und findet sie diese nicht auf Erden, so muss sie ihn im geistigen Reich suchen und finden. Und das benötigt oft lange Belehrungen, bis sie zum Glauben an den göttlichen Erlöser gefunden hat und zu ihm rufet um Hilfe. Dann aber ist auch ihre Erlösung gesichert. Dann geht sie unaufhaltsam den Weg zur Höhe, auch im geistigen Reich, denn dann hat sie sich dem übergeben, der gestorben ist am Kreuz, um die Menschen zu erlösen. Aber es ist die Zeit des Erdenwandels als Mensch dazu bestimmt, der Seele Erlösung zu bringen. Sie soll im Erdenleben als Mensch zu Jesus Christus finden. Sie soll ihm noch auf Erden ihre Schuld übergeben und ihn innig bitten, dass er sie frei machen möge von aller Schuld um seines Blutes willen, das er als Kaufpreis gezahlt hat für alle Seelen, die einst gefallen sind und einmal zur Erprobung ihres Willens über die Erde gehen, um die letzte Seelenreife zu gewinnen. Und sie kann sich glücklich preisen, wenn sie noch vor ihrem Leibestode zum göttlichen Erlöser, Jesus Christus, gefunden hat. Dann wird sie wahrlich erlöst eingehen können in das jenseitige Reich. Dann wird keine Finsternis sie umfangen. Sie wird kein Leid und keine Qual mehr zu erdulden brauchen. Sie wird frei sein von jeglicher Fessel und in Licht und Kraft nun selig sein dürfen im geistigen Reich, im Reiche des Lichtes, das nur die erlösten Seelen betreten dürfen und das wahrlich einer jeden Seele rechte Heimat ist, nach der sie sich sehnen soll und alles tun auf Erden, um in diese Heimat wieder eingehen zu können, wenn ihr Erdenwandel beendet ist. Dann wird sie selig sein und bleiben. Dann hat sie das Erdenleben recht ausgewertet. Dann ist sie frei geworden von jeglicher Fessel und sie wird selig sein in dieser Freiheit. Amen.